Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und bevor wir anfangen, David, ich muss dir was beichten. Jetzt kommt's. Ich habe dich betrogen. Was? Ich habe einen weiteren Podcast gestartet. Ja, stimmt. Ja, ja, ja, ja, habe ich gesehen. Ja, und zwar mache ich jetzt mit der Elterninitiative Schau hin, gibt es einen neuen Podcast, der heißt Game of Phones. Ja. Und in der ersten Folge hast du mich quasi dann doch eingeladen. Habe ich Fabian Siegesmund eingeladen und wir reden über seinen Hacking-Skandal. Was ist denn Game of Phones? Also es geht quasi darum, Eltern oder vielleicht auch Leuten, die Eltern werden wollen oder die generell alt sind und vielleicht nicht unbedingt mit dem Internet aufgewachsen sind, das meine ich eher. Aber auch andere, also ich glaube, was wir mit Fabian besprechen, jetzt in der ersten Folge, da geht es halt um er erzählt aus seiner Perspektive, wie der Hacker ihn damals gehackt hat und dieser Kontakt und was er daraus gelernt hat. Also ich glaube, das, was Fabian in dieser Folge erzählt, hilft jedem. Ich habe auch viel gelernt für meine eigene Passwortsicherheit und so weiter. Also es ist auf jeden Fall auch da zu empfehlen. Aber grundsätzlich geht es vor allem darum, Eltern so ein bisschen zu erklären, wie kann ich meinen Kindern diese Sachen besser vermitteln. Das ist auch für Pädagogen spannend, also die irgendwie an der Schule oder so damit Kontakt haben. Ja. Das ist so ein bisschen die Fortführung der Medienkampagne, die Fabian vorher gemacht hat. Dieses Walking Dead, falls ihr das mal gesehen habt auf seinem YouTube-Kanal. Du machst es jetzt als Podcast. Finde ich ein bisschen dreist, aber ich werde es auch einfach so machen. Ich werde mit Tanzverbot dann auch ein Projekt starten, kannst du mal sehen, wie das dann ist. Wir haben heute viele Themen, wir haben jetzt gerade eben, bevor der Podcast anfing, nochmal über Avengers diskutiert, weil Robin ihn jetzt auch endlich gesehen hat. Und da gab es diese Woche wir haben richtig viel Shit bekommen, alle beide für unterschiedliche Avengers. Das ist spoilerfrei, muss man schnell dazu sagen. Spoilerfrei, also wir werden hier nicht spoilern, wir werden auch nicht reviewen, wir werden nur über unsere Erfahrungen mit Avengers Reviews oder Averger Reviews sprechen. Warum das so heißt, sagen wir euch. Wir haben aber ansonsten wirklich ein volles Programm und ich fange an mit einer Anekdote, bevor wir gleich zu Hashtag Werbung kommen, die diese Folge einleiten soll. Denn H.P. Baxter von Scooter hat sich letzte Woche zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Musik von heute findet er unoriginell. Und ich finde, das ist ein schöner Stand-in für diese Folge, wenn der Typ, der mit Scooter und Hits wie Hyper, der das sagt, dann muss das stimmen. Und ich finde, dann sind wir in einer Zeit angelangt, wo auch solche Leute zu Lästerschwestern werden. Legen wir los. Wer ist heute unser Sponsor? Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat. Ach, das ist ja mal eine Überraschung. Ja, ja. Das Netflix der Hörbücher. Warum lachen wir da immer? Weil es einfach so gut ist. wer BookBeat noch nicht kennt, sind ja schon zigmal hier Sponsor gewesen. Das ist ein ganz tolles Angebot für unbegrenzte Hörbücher. Also quasi jedes Hörbuch, was man sich vorstellen, gibt es da. Unter anderem, das ist meine Hörbuchempfehlung dieser Woche, David. Das Buch von Montana Black. Ach, das gibt's da? Vom Junkie zum YouTuber, Alter, es als Hörbuch. Ich stand dieser Tage im Buchladen und hab wirklich überlegt, weil wir ja schon mal sagten, wir gucken hier mal rein. Aber dann hatte ich wir hätten Ultralativ gesehen, dass das wohl gar nicht so schlecht sein muss. Und dann habe ich mal reingelesen und die Sätze waren alle kohärent. Also sogar mit Interpunktionen. Nun hat es ihm jemand geschrieben, vielleicht lag es daran, aber scheint gar nicht so unspannend zu sein. Deswegen, wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch anhören, wie Marcel Ehres zum glücksspielenden Superstar geworden ist. Ja, vom Junkie zum anderen Junkie. Zum anderen Junkie. Bei BookBeat ab 14,90 Euro könnt ihr da euch Hörbücher hören. Und wenn ihr es ausprobieren wollt, kriegt ihr auch den ersten Monat jetzt gratis mit dem Gutscheincode Lästerschwestern mit AE oder indem ihr einfach direkt auf bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE geht. Und dann könnt ihr Hörbücher hören. Ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele Hörbücher. Toll. Ja. So, wir kommen zu einer Rubrik, die sich jetzt hier neu eingebürgert hat. Dem Flash. Ich würde mich freuen, wenn wir, das kennst du gar nicht, ich habe früher mein erster Podcast ist ja auch viele Jahre alt, nämlich Radio Giga. Das haben wir 2011 gestartet, als ich zu Giga gegangen bin. Und da haben wir einfach von Queen haben wir den alten Song All We Hear Is Radio Gaga. Und den haben wir umgestimmt. Radio Giga. Und den haben wir dann zu dritt eingesungen. Ich glaube, das ist mit so das Schlimmste, was wir in der Zeit haben. H.P. Baxter hatte recht. Musik er hatte war recht. Damals noch originell. Und ich finde, das machen wir jetzt mit ihrem Hit Flash. Das heißt, ich rufe Flash und du sagst, Okay, machen wir das? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Dann machen wir das. Wir lassen das, das mit den Martin macht uns das nochmal hin. Erstes Thema, das wir kurz abhandeln wollen, ist für mich der Herr Newstime der Woche. Der hat sich diese Woche irgendwie mal wieder zweimal ins Knie geschossen. Die eine Sache ist, die fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, dass er ein Entschuldigungsvideo gebracht hat, weil er hat ein Video direkt dann auch offline genommen. Er hat nämlich über PewDiePie gesprochen. Das können wir dann gleich auch mal abhandeln. Denn PewDiePie hat gesagt, wir hatten das vor ein paar Folgen schon mal als Thema. Es gab dieses Subscribe to PewDiePie Movement. Und als das Shooting in Christchurch passiert ist, da hat dieser Attentäter dann, bevor er in diese Kirche reingegangen ist, noch gerufen, Subscribe to PewDiePie. Was PewDiePie dann damals auch getweetet hatte, das hat ihn krass mitgenommen. Und jetzt, nach ein paar Wochen, hat er ein Statement veröffentlicht, was ich echt stark fand. Super, ja. Wo er nochmal sagt, so das war so als Witz gedacht und er hat dann bei diesem Movement auch mitgemacht, aber irgendwann hat sich das verselbstständigt und wurde zu einer Sache, die ja fast schon toxisch wurde. Und spätestens der Moment, als Christchurch passierte, ist ihm wirklich das Blut in den Adern gefroren. Er hat auch nochmal, er sagt nochmal ganz deutlich, er spricht sich komplett gegen rechts aus, und er möchte damit auch nicht in Verbindung gebracht werden, finde ich auch super stark. Ja, das haben wir uns ja ganz oft von ihm spezifisch gewünscht auch. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass er es jetzt gemacht hat. Und das ist genau das, was ich die ganze Zeit mir erhofft habe. Und jetzt ist es genau so, hat er es jetzt gemacht. Da muss ich echt sagen, finde ich super stark. Genau. Herr Newstime sieht das anders. Der hatte nämlich ein Video darüber gemacht, über diese Geschichte, und sagt in diesem Video wirklich ganz unironisch, dass PewDiePie indirekt verantwortlich ist für Christchurch. Hat er das so? Hast du das Video gesehen, bevor er es runtergenommen hat? Ich habe es nicht. Es ist ja auf nicht gelistet gestellt, aber ich habe mir das Entschuldigungsvideo angeguckt. Da sagt er das nochmal so. Und ich habe es hatten ja uns einige Leute auch geschrieben. Und die schrieben mir auch dieses Zitat so rein. Aber die Essenz dessen, und das sagt er selber in seinem Entschuldigungsvideo, ist, dass er einfach darstellt, dass so, als wäre er indirekt dafür verantwortlich. Und das ist halt, also das ist für ihn, der auch, wir hatten ihn letzte Woche erst gelobt, dass wir sagten, dass es cool sei, wenn er seine persönliche Meinung endlich mal auch als Kommentar formuliert oder anmeldet und das dann auch journalistisch voneinander trennt, weil er immer behauptet, er sei neutraler Journalist. Und in dem Fall sagt er sowas, die Community hat in den Grund im Boden gehauen dafür. Deswegen hat er das Video mittlerweile offline genommen, beziehungsweise auf nicht gelistet gestellt. Für mich aber das viel beschissenere Video war ein anderes, nämlich sein April-Scherz-Video, weil vor zwei Wochen, da ging es nämlich um die ersten Artikel 13-Opfer, Bonnie Trash, ja, die schon sagte, ihr Video wäre gestrikt worden. Er hat jetzt ein Video gebracht, ich werde zensiert. Und dann bin ich natürlich gleich hellhörig geworden, wer zensiert denn den lieben Herrn Newstime? Und was er da gemacht hat in seinem April-Scherz-Video ist, dass er urheberrechtlich geschütztes Material genutzt hat und hat einen Strike bekommen. Und jetzt sagt er so Sachen wie, ich werde zensiert, das sei ja eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die da passiert auf dieser Plattform, man könne sich ja überhaupt nicht mehr schützen. Und er sagt halt Sachen wie, dass er sehr mit der ganzen Berichterstattung zu Artikel 13 hat er sich ja keine Freunde gemacht. Und es sei ja irgendwie klar, dass die jetzt auf ihn aufmerksam geworden sind. Und logisch, dass dann in den Kommentaren jetzt Sachen entstehen, weil ich habe dann darunter mal geguckt, es waren nur so Sachen, ah ja, klar, Axel Voss, Artikel 13. Und Das ist so schlimm, dass die Leute... Also so Verschwörungstheorien zu verbreiten. Vor allem das Ding ist, er hat ja recht bei dem Thema. Also das Thema ist ja ein wichtiges Thema. Genau, das Thema ist aber eigentlich... Und das dann so in den Dreck zu ziehen dadurch. Dass das Content-ID-System scheiße ist. Ja. Ne? Weil was er sagt, ist, dass irgendein Typ, ein Herbert irgendwas, hat das Ding geflaggt. Da hat irgendjemand hat ihn halt tatsächlich auf dem Kicker, was bei jemandem wie ihm jetzt gar nicht so unwahrscheinlich ist. Wer weiß, vielleicht ist der Typ auch tatsächlich der Urheber. Das ist ja... Es geht um ein Japaner. Es war so ein chinesisches Interview. Hallo, es gibt auch in China Leute, die Herbert heißen. Ja, na klar. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt sehr krass, dann das so zu drehen und das im Video "Ich werde zensiert" zu nennen. Und was er auch macht, das habe ich gar nicht mitbekommen, ist, dass er dann auf Twitter oder so hat ein Video veröffentlicht, wo er den Klarnamen und die E-Mail-Adresse des Typen veröffentlicht. Also da sagt er, hier, guck mal, dieser Typ, und zeigt das dann möglicherweise als Rache. Und das geht halt auch gar nicht klar in Zeiten, wo er selber darüber berichtet, dass Leute Adressen veröffentlichen. Das Ding ist, also dass Leute Content-ID missbrauchen für solche Sachen. Also das hatten wir vor Jahren auch schon zum Beispiel bei einem Jim Sterling, der von Videospielen-Publishern so tatsächlich zensiert wurde. Also der hat eine negative Kritik geschrieben über ein Spiel und dann hat der Publisher gesagt, ja, warte mal, du benutzt aber Material aus unserem Spiel, also striken wir das Video weg, obwohl sie auf ihrer Website groß stehen hatten, Streamer und YouTuber dürfen unser Material jederzeit benutzen und niemand anderes, der genau die gleichen Videos gemacht hat, nur eben mit einer weniger harschen Kritik, wurde gestrikt. Und das war damals auch schon dieser Skandal. Das ist schon Jahre her. Ja. Und also dass Content-ID dieses Problem hat, ist nichts Neues und es ist auch gut, das anzusprechen, nur dann das mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu verknüpfen und zu sagen, es wäre Zensur. Und dann verstrickt er sich auch noch in Erklärungen, warum das, was er da benutzt hat, eigentlich ja legal Satire wäre. Sei, weil das wäre ja basierend auf dem Kalkofe-Urteil, den er übrigens die ganze Kalkofer nennt. Ja. Das Ding ist, er sagt sogar, er will juristisch dagegen vorgehen und da bin ich sehr gespannt, weil ich tatsächlich, also wenn er das wirklich macht, wäre ich mal sehr interessiert daran, weil er behauptet halt, dass er das in einem satirischen Kontext macht, dass er da ein neues Werk draus macht und Aber ich glaube, das Problem ist, er verwechselt da meiner Meinung nach, und ich bin ja genauso wie er auch kein Jurist, aber meiner Meinung nach verwechselt er tatsächlich das Kalkofe-Urteil und Fair Use in den USA, wo es darum geht, dass du ein neues Werk schöpfst. Beim Kalkofe-Urteil ging es darum, dass der Oliver Kalkofe in seinem Format parodiert er ja Dinge 1:1. Mhm. Also er setzt sich dann, genau, dann parodiert QVC oder sowas. Und damit er und dann das setzt kann, er sich muss in das, er das zeigen. Genau, er setzt sich ins gleiche Set, zieht sich das gleiche Kostüm an und tut genau so. Und die Idee war sozusagen, ich muss das Originalmaterial zeigen, damit die Leute hinterher die Parodie verstehen. Ja. Und da haben sie gesagt, okay, ja, für eine Parodie darfst du das Originalmaterial zeigen. Das heißt aber nicht, dass du Originalmaterial, was überhaupt nichts mit der Parodie zu tun hat, in eine Parodie einbauen darfst und sagen darfst, ja. Also, du darfst jetzt nicht eine Parodie von Avengers drehen und Material aus Frozen nutzen und sagen, ja, aber ich parodiere doch irgendwas. So, das, wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, ja. Also, die Frage, die Rechtslage ist da sehr verworren auch für. Wir hatten das Ding selber schon mal damals bei Giga, als es darum ging, da hatten wir so ein RTL-TV-Spot, so ein RTL, die Gamescom-Reportage. Vielleicht kennt das noch jemand. Das ist das, wo Giga mit viral gegangen ist. Und da hatte uns RTL auch weggestrikt und wir hatten überlegt, davor zu gehen. Und unser Medienanwalt des Verlages meinte, Zitatrecht, ja, aber es gibt da ganz spezielle Auflagen mit genauen Sekundenabfolgen. Wie lange darf man etwas zeigen? Wie reagiert man darauf? Zum Teil darf man das dann nur mit Voice-Over überlegen, beziehungsweise das Original. Das kann nur im Hintergrund laufen und du hast einen neuen Ton, der drüber läuft und solche. Es ist zu kompliziert. Ja. Wie gesagt, was man nicht einmal rausmachen sollte, so eine Zensurgeschichte. Eine andere Sache, was man vielleicht doch zensieren sollte, ist auf dem Coachella-Festival. Heißt das Coachella? Ich sag mal Coachella. Coachella, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir sind keine echten Influencer, wenn wir nicht einmal in unserem Leben auf dem Coachella-Festival waren. Ja, vor allem, in dieser Folge auch mal gesagt, in L.A. gelebt, wo alle, wo halt wirklich quasi wieder ein Bingo-Kreuz, wo gefühlt die gesamte Stadt dahin pilgert. Ja. Also jeder, der irgendwie unter 20 ist, weil das ist ja direkt da, in Kalifornien, fährt dann dahin. Und ich bin aber auch damals nie mit dabei gewesen. Das bereue ich jetzt so ein bisschen. Weil, was hätte ich mir einfangen können, David? Einen Genitalherpes, Robin. Und willst du Genitalherpes? Ich glaube nicht. Ja, es ist tatsächlich so, die Seite Herp Alert, ja, die gibt es tatsächlich. Es gibt eine Meldeseite namens Herp Alert. Die hat gesagt, dass da jetzt gerade unmenschliche Zustände sind. Normalerweise ist es so, dass im Raum Florida und Co. Kalifornien werden pro Tag maximal so um die 12 Herpesfälle am Tag gemeldet. Jetzt sind es schon 250 am Tag und es gibt mittlerweile 1105 Menschen, die auf dem Coachella-Festival waren und mit Genitalherpes nach Hause gekommen sind. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie alle Penis im Mund gehabt haben müssen, aber weil Genitalherpes wird wohl auch über ganz normalen Hautkontakt ja. übertrieben, aber weil ja da alle ganz luftig und frei unterwegs sind, ist es natürlich auch durchaus möglich, dass sich die Haut berührt. Ich frage mich aber, warum gibt es solche Erhebungen nicht nach dem Rock am Ring oder solche Sachen? Also ich war schon auf The Prodigy-Konzerten, wo Leute ohne T-Shirt dann durch die Menge Stage steiften. Ich bin da nicht mit Genitalherpes nach Hause gekommen. Vielleicht weiß ich es aber auch einfach nur nicht. Ich weiß es nicht. Ach, daher kam der. Mm. Deswegen habe ich so dicke Lippen immer. Ja. Ich glaube, warum das jetzt auch News macht, ist, weil Coachella ja halt inzwischen einfach das Influencer-Event ist. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo jemand einfach Leute, also vor allem junge Frauen, die da mit ihren Handys rumlaufen, fragt, wie hast du denn dein Ticket gekauft? Und das ist natürlich sicherlich zusammengeschnitten und er hat nur die besten Antworten da genommen, die in die Narrative passen. Aber es war halt immer so, ja, mein Vater hat es mir bezahlt. Ja, ich habe jemanden dafür eingeblasen, damit ich das Ticket bekomme. Ja, ich bin einfach Influencer und deswegen habe ich es geschenkt bekommen. Mhm. Also so ist so dieses komplette Bild abgebildet. Das war ja auch so ein bisschen in dieser Fire-Dokumentation. Fire Festival. Ich habe auch in den letzten Tagen, wo das Festival stattgefunden hat, lauter Hass im Internet darüber gelesen, wie Leute sich aufregen über diese Influencer, die da hinfahren und lauter Selfies machen. Und ich habe da einen, das ist glaube ich schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob das ein Saturday Night Live Sketch war, wie heißt er denn? Irgendein. Der, nicht Chris Farley, sondern der andere. Der andere? Der Kleine mit den langen blonden Haaren. Ach so, du meinst. Oh Gott. Ja? Nee, weiß ich nicht. Genau, der. Er spielt quasi Einlasskontrolleur beim Coachella Festival. Ja. Da sind auch so lustige Momente, wo er halt so eine Model kommt da rein und dann sagt er so, ja, hey, auf welche Bands freust du dich denn? Und sie so, there are Bands here? Mhm. Also es ist einfach, Leute einfach inzwischen hingehen, um Selfies zu machen. Wir haben noch zwei Zeitungsfails diese Woche, die ich sehr witzig fand. Wir haben bei unserer Live-Show haben wir ja von, was war das? Freizeit. Freizeit-Revue, Freizeit-Blatt, neues Freizeit, alle Freizeit und so. Und ich glaube sogar, die gehörten zum selben Verlag wie das Neue Blatt. Eine Zeitung, die meine Oma wahrscheinlich bei sich jetzt zu Hause liegen hat. Die liest nämlich alles sowas. Und das Neue Blatt ist uns allen weit voraus, Robin. Nicht nur uns voraus, sondern sogar der Natur. Der Natur. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Robin oder du. Ich bin ja großer Verfolger der Royals. Und Meghan und Harry, die erwarten ja nun mal ein Kind. Und erwarten ist der wichtige Faktor in dieser Story. Das heißt, sie ist noch schwanger. Aber das Neue Blatt hat schon die ersten Fotos. Ja? Auf dem Titelblatt steht die ersten Bilder vom Kind. Der Witz ist. Erste Babyfotos. Und natürlich würde meine Oma jetzt dastehen, würde sich die Kleiber vom Leib reißen und dieses Magazin kaufen, um dann aber festzustellen, Robin, es sind gar nicht die Babyfotos von dem Kind von Harry und Meghan, sondern die Babyfotos von Meghan. Das heißt, die haben sich gedacht, die ersten Fotos, die sie, die haben sich wahrscheinlich ergoogelt oder so, oder sind irgendwo zu der Mutti von Meghan gefahren und haben sich ein Fotoalbum ausgeliehen. Und diese Fotos haben sie da reingemacht. Das ist Clickbait vom Allerschlimmsten. Also, ne, und nur um nochmal aufzuzeigen, wo unsere YouTuber in Deutschland, die haben von den Großen gelernt, nämlich beim Bauer Verlag und wie sie alle heißen. Ganz ekelerregende Scheiße. Noch ekelerregender, oder beziehungsweise es war gar nicht so ekelerregend, aber auch so ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Nachrichten. Kultur so funktioniert. Ja, ich finde es schwierig, das Nachrichten zu nennen, weil das Klatschpresse ist das, glaube ich, auch. Aber traurige Meldung, ihr werdet sie nicht kennen. Ich habe nämlich auch gedacht, so, wer ist das? Aber Stephanie Shirk ist gestorben. Ist eine Schauspielerin, die Frau von Damien Bashir, auch den kennt man jetzt nicht so wirklich. Sie hat mitgespielt in so Sachen wie CSI Cyber, von dem ich offen gestanden auch nicht wusste, dass es das gibt. Aber es machte trotzdem Meldung und wie die Meldungen waren, kurz nachdem das rauskam, war sehr skurril, denn zum selben Zeitpunkt meldete die Gala, dass es ein Selbstmord ist. Während T. Online schrieb, ja, die Ursache, die ist eigentlich unbekannt. Und der Fokus wusste, nee, die ist friedlich eingeschlafen. Ja, also ja. Drei Leute haben was völlig gegenteilig geschrieben. Mittlerweile ist klar, sie hat sich wohl umgebracht. Ja, sie ist wohl ertrunken, ja. Ich habe das bei Sophie Passmann gesehen, die hatte diese Artikel da rausgesucht. Und das ist halt einfach, also auch generell, dass auch sowas sofort so eine Meldung gemacht wird. Ja. Das einfach ist eben typisch Klatschpresse. Einfach direkt, ich habe gerade Klatschpresse gesagt, aber eins davon war Focus Online. Ist das ja dann doch relativ. Ja, Focus Online ist ja auch mittlerweile so abgestiegen in die Niederung der Klatschhülle. Also ich denke, wenn überall, wo Online dran steht. Weil es halt einfach auch zu gut funktioniert, muss man ja auch klar sagen. Das Problem ist halt so, jemand, der das kurz ergoogelt oder so, liest nur diese eine Nachricht und ist dann weg. Der weiß dann hinterher nicht oder wird wahrscheinlich auch gar keine Richtigstellung in dem Fall geben. Dann wird dann irgendwann nach ein paar Stunden die Überschrift geändert und das ist es gewesen. Wir hatten das Avengers Endgate, Robin. Mhm. Es gab zwei lustige Fälle, die fand ich sehr interessant, nämlich, das ist auf Twitter, ihr wisst das ja, wenn etwas richtig hochkocht, dann verteilt sich ein Hashtag. Und hier in Deutschland hatten wir, das ist schon letzte Woche gewesen, super lustig, da hat sich Avengers Endgame geteilt. Das heißt, hier haben die deutschen Fans in ihrer Hysterie, wie toll denn der Film ist, haben sie den Namen nicht richtig schreiben können. Und zwar so viele, dass es in die Trends gekommen ist. Wobei man halt dazu sagen muss, wenn dieser Hashtag existiert, also wenn einer das dann einmal falsch geschrieben hat und Leute dann sagen, ich will schnell den Hashtag nutzen, gucken ja, weil es ist dann meistens per Autocomplete entsteht dieser Hashtag und wer guckt dann nochmal nach. Ja. Aber Avengers und Avengers waren auf jeden Fall. Ja, und das muss man dazu sagen, weil du es gerade sagst, eigentlich könnte man meinen, wir Deutschen, wir begreifen es einfach nicht. Es ist halt aber auch ein englisches Wort. Nein, in den USA hat sich der Hashtag Avengers Endgame geteilt. Die haben es auch nicht hinbekommen, das richtig zu schreiben. Sehr schön. Passiert. Ich habe auch schon ganz die Rechtschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mittlerweile gesehen habt. Wahrscheinlich schon ein paar Hörer. Wir hatten jetzt ja zwei Wochen dafür auch Werbung gemacht. Jetzt ist diese Werbung vorbei. Da können wir jetzt ordentlich lästern über das Ding. ich hatte meine Meinung in der Review kundgetan. Und bei Robert Hofmann haben wir einen langen Spoiler-Talk gehabt im Kopfkino. Und was da in den Kommentaren los war, Robin, wir konnten beide ja bis gerade eben noch nicht drüber sprechen, weil du wirklich erst gestern Abend gesehen hast. Aber ganz viele sind halt am Anfang rein und sind halt mega Fans und können nicht damit umgehen, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat. Wir haben ja hier schon viel darüber gesprochen, dass halt so Sachen wie bei Star Wars und so bei Twitter dann so richtig zum Mobbing führt. Aber was da los war, also Leute, die mich dann wirklich aufs Derbste beleidigen, der ist schwul, der ist ein Hurensohn, Leute, die mich immer wieder schwul auch noch als Beleidigung gilt? Ja, die mir immer wieder absprechen wollten, dass ich Ahnung habe. Ich hätte doch die Filme nicht gesehen. Einer wollte dann schreiben, er hat 100-mal mehr Filme als ich gesehen, hat deswegen auch mehr Ahnung. Und viele haben dann daraus so einen Kampf gemacht. Ja, Robert Hofmann hat den zerfetzt, der hat mehr Ahnung und der, guck mal hier. Und Robert hatte halt einfach die gegenteilige Meinung. Ich habe sie halt versucht zu begründen. Und es ist wirklich so, dass ich bei solchen Sachen auch immer wieder merke, also aber bei so einem großen Hype-Themen, ich lese derzeit ganz viele Artikel, wo es genau darum so ein bisschen geht, dass diese Hype-Kultur bei den Blockbustern und bei diesen großen Franchises dazu führt, dass das eine ganz, ganz schlimme, toxische Fangemeinde zum Teil entsteht. Auch eine sehr gegenteilige. Also ich habe das bei Star Wars wieder gemerkt. Ich fand es so spannend, dass jetzt Game of Thrones, das Marvel Cinematic Universe und Star Wars alle im selben Jahr enden. Also 2019 ist quasi das Ende der Popkultur. Und hatte dann auch wieder ein Gespräch zum Thema Star Wars, dass ich mich auch auf den neuen Teil freue. Und dann war sie direkt so, was, du, den gucke ich mir gar nicht erst an. Der letzte war so scheiße, die haben Star Wars getötet. Was fällt dir ein, diesen Film zu mögen? Das ist halt, ich hatte unter dem Video haben sich dann immer mehr Leute eingefunden, die dann auch schrieben so, ja, ich sehe das wie David. Und ganz viele davon haben geschrieben, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber. Also die dann meine Meinung auch vertreten haben. Und es ist so bitter, dass du in so eine Situation gerätst, wo du nicht, wenn du nicht der populären Meinung entsprichst, weil das, was ja durchaus passieren kann, dass du dann Angst haben musst, in Grund und Boden gehatet zu werden. Und Das finde ich wahnsinnig traurig so. Also ich habe wirklich am Wochenende kurzzeitig daran gedacht, und das ist eigentlich so ein Gedanke, den ich nicht haben will, dieses Format nicht weiterführen zu wollen mit Robert. So, weil ich wirklich dachte so, einerseits finde ich es sehr bitter, wie da generell miteinander umgegangen wird, weil Leute das nicht verstehen, weil sie es dann, weil auch der Ton in den Kommentaren bei Robert nochmal ein anderer ist, weil ich da das Gefühl habe, dass da rechtsfreier Raum dann zum Teil besteht. Und fand es aber generell auch, also ne, du produzierst für Leute, die sich das einfach so angucken. Sprich, da musst du kein Abo abschließen, wo du für bezahlst oder so. Es passiert einfach, du kannst ja einfach kostenlos, kannst du dich unterhalten lassen, und dann siehst du dich genötigt, jemanden wirklich aufs Derbste zu beleidigen oder ihm abzusprechen, dass er was kann. Und das, da dachte ich so, warum setze ich mich eigentlich hin? Warum mache ich das für solche Leute? Mhm. Ne, und auf Twitter hatte ich auch so eine Kommunikation mit einem zum Beispiel, der folgte mir auch und schrieb dann so, ja Leute, habt ihr denn erwartet, dass David Hein irgendwas anderes sagen würde? Der zerreißt doch eh jeden Film. Und dem schrieb ich dann so, dass ich das wahnsinnig dämlich finde, immer wieder mit diesem Pauschalisierungsargument zu kommen, dass ich alles immer zerreißen würde, weil ich sage noch in dem Video mit Robert, sagen wir beide noch so, heute wird es leider wieder so eine Folge, wo ich alles ein bisschen zerpflücke, weil wir reden halt leider nur in diesem Format oder hauptsächlich über Blockbuster-Themen. Ich, einen Tag vorher war ich im Film Border. Mein absoluter Lieblingsfilm bisher dieses Jahres, den kennt keiner. Ja, der Kinosaal war nahezu leer. Brillanter Film, lief letztes Jahr schon auf dem Fantasy-Filmfest und geht so um nordische Mythologie, aber auch in so einem realistischen Gewand, und fand ich fantastisch. Nur da reden wir darüber nicht. So, und dann nimmt man natürlich an, und wenn man bei Letterboxd sich auch nur die Kritiken raussucht zu den Blockbuster-Filmen, nimmt man natürlich an, ich habe nur was zu meckern. Und ich hab dem dann zurückgeschrieben, weil ich dann gestern schrieb, dass ich jetzt schon den neuen Pikachu-Film gesehen habe und den nicht schlecht fand, schrieb er dann, ja, da hatte ich damit auch mitgerechnet, dass du das zerreißt. Und dann habe ich gesagt, ey, sag mal, von dir kommt ja nur blöde Scheiße, ich will mich mit dir nicht mehr unterhalten. Und dann schrieb er, also da habe ich jetzt einmal was gesagt und du schreibst gleich immer. Und ich dachte, das meint der doch jetzt nicht ernst. Der sagt mir, ich würde immer du pauschalisierst immer. Also als würde ich quasi immer alles scheiße finden. Und dann sage ich so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Gespräch mit dir. Und sagt er, aber nur weil ich jetzt das einmal so. Die Leute sind zum Teil so dumm. Das ist, also, ich weiß gar nicht, ob das dumm ist oder ob das. Also ich weiß nicht, ob das am Internet liegt. Dann ist es oder unreflektiert. Ich kann es mir nicht erklären. Aber Ich weiß auch nicht. Ich hatte das Ähnliches diese Woche. Schön, du hast ja bei Tinseltown ein Video. Genau, ich habe bei Tinseltown ein Video gemacht, auch zu Avengers, lustigerweise, obwohl das jetzt gar nichts damit zu tun hat. Und zwar habe ich mir echt viel Mühe gegeben. Ich habe mir komplett alle 20 Filme nochmal. Nicht nochmal angeguckt, aber ich habe mir komplett sozusagen die Synopsis von allen Filmen nochmal komplett durchgelesen, habe alle Charaktere rausgeschrieben, wann sie wo sind, habe eine Zeitleiste sozusagen dann auch nochmal mir angeguckt und das dann zugeordnet, und es gab dann natürlich auch ein paar online, die es schon gab, aber die meisten waren dann von irgendwie vor 2 Jahren und von Infinity War und blablabla. Habe ich das irgendwie so ein bisschen zusammengepiest, nochmal recherchiert, Sachen zusammengepackt und so weiter, und habe dann so ein Video draus gemacht, hab versucht das lustig zu machen, ne? Dann habe ich das an den Schnitt gegeben, mit dem Cutter gearbeitet, also da ist viel Energie reingeflossen. So. Dann habe ich das Video hochgeladen und jeder zweite Kommentar war, boah, wie sprichst du denn bitte Thor aus? Weil ich halt die Filme immer nur auf Englisch gucke. Ich habe keinen dieser einzigen Filme jemals auf Deutsch gesehen. Und deswegen kenne ich Thor nur als Thor. Und ich kenne auch Thanos nur als Thanos. So. Und dann kamen die Kommentare, boah, wir sind hier in Deutschland, ey Mann, das ist ein Gott der nordischen Mythologie, kannst du nicht, also wirklich nur so Kommentare, die auch, also das ist vielleicht auch vielen Leuten gar nicht bewusst, wie sehr das jemanden mitnimmt. Wie destruktiv das ist. Das ist richtig demotivierend. Ich war den ganzen Tag richtig scheiße drauf, ja. Ich fand das Video gut, ich war zufrieden mit meiner Arbeit, ich habe da viel Energie reingesteckt, ich fand's lustig. Es war ein Video, was ich auch gerne selber gucke, das sind immer die Videos, die am meisten Spaß machen, und dann diese Arbeit nicht gewertschätzt zu bekommen, in keinster Weise, weil auch die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird, in keinster Weise konstruktiv ist. Also es, muss man auch dazu sagen, gab es natürlich. Also es gab auch Leute, die einfach nur geschrieben, hey, super Video, danke. Und es gab auch Leute, die geschrieben haben, hey, ich fand's super, nur kleiner Hinweis, ne, du hast die Namen irgendwie komisch ausgesprochen. Das Lustige ist, am lustigsten fand ich aber auch, wie die Leute, die schreiben so, hä? So, sprich doch mal die Namen deutsch aus. Dann bin ich ja nochmal durchgegangen und geguckt, okay, welche Namen gibt es denn, die ich, also ich habe, glaube ich, auch einmal Drax falsch ausgesprochen. Mhm. Das war tatsächlich einfach dann ein Versprecher. Aber es ist tatsächlich ich sag Spider-Man, ja. Ant-Man. Ich sage immer Ant-Man in meinem Video und da die Leute auch, er sagt Ant-Man. Ich kann das ja verstehen. Ich werde auch in Zukunft drauf achten. Ich kann das ja verstehen, dass das frustrierend ist und dass es irgendwie einen stört, wenn jemand etwas falsch ausspricht. Wobei falsch hier ja wirklich nur im Auge Auslegung, des Betrachters ist. Klar, also man kann sich auch generell über Anglizismen an sich aufregen, aber das ist einfach, also das sind diese Leute, die vor mir stehen und sagen, wieso heißt du nicht David? Wir sind hier in Deutschland, weil ich so nicht genannt wurde. Also vielleicht bin ich da auch einfach zu, keine Ahnung, globalisiert, aber mir fällt sowas halt auch nicht auf. Mir fällt auch einfach nicht auf, wenn ich selber Anglizismen benutze, weil ich aber auch jedes Videospiel, jede Serie, jeden Film immer nur in Englisch konsumiere. Ich glaube, das größere Problem ist ja nicht das, sondern das große Problem ist, dass ganz viele Leute einfach ins Internet gehen, sagen, sie denken, sie können sich jeden Scheiß erlauben, können überall reinkotzen und verstehen dann eben nicht, was das, ne, dass auch das schon auf einer gewissen Ebene, ich will gar nicht Mobbing sagen, weil ich fühle mich auch nicht gemobbt. Dafür sind du und ich sind, ne, stehen mit beiden Beinen, sind selbstbewusst, stehen mit beiden Beinen im Leben. Sowas bringt mich nicht ins Wanken, aber ich muss sagen, und das hast du schon richtig gesagt, meine Motivation, mich dahin zu setzen oder auch mir Gedanken darüber zu machen, weil wie ich den Film finde, am Ende kann ich aus dem Kino gehen und sagen so, ja, fand ich nicht so gut, alles okay. Aber ich setze mich mit so einem Film bewusst auseinander und überlege mir, weil ich will mich nicht zu Robert reinsetzen und sagen, nee, ich fand den Film scheiße. Mhm. So, jetzt versuche mich mal zu überreden, sondern ich versuche mir genau zu überlegen, was sind denn die Punkte, woran ich das erklären kann. Weil ich nur dann meinen Job in Anführungszeichen richtig gemacht habe, wenn ich das auch irgendwie nachvollziehbar darlegen kann. Und wenn dann die, also wirklich eine unfassbare Masse sagt so, du bist doch doof, du hast die Filme nicht verstanden. Und das ist einfach, ne, das ist absoluter Humbug, der dann zum Teil, also in einigen Kommentaren hast du gesehen, dass die Leute das überhaupt nicht wollen auch zu diskutieren. Es geht gar nicht darum zu argumentieren. Es ist nur so, der andere hat eine andere Meinung. In deinem Fall hast du es nicht so ausgesprochen, wie sie es hören wollen. Und schon sind sie, fühlen sie sich dazu verpflichtet, dich in Grund und Boden zu. Weil das so ein Ding ist, was sich im Internet so etabliert hat. Alle Verhaltensstandards, die du im normalen Leben hast, werden im Internet abgelegt. So, und das ist halt einfach nur bitter. Ja, ja, vor allem, ich glaube, was für mich ist es auch so eine Frage der der Relevanz. Also ich bin dann tatsächlich reingegangen und habe es nochmal nachgezählt und ich spreche den Namen Thor oder Thanos so 8-mal aus in einem 9-Minuten-Video, wo aber ja 50 unterschiedliche Charaktere vorkommen. Ja. Und alle anderen Charaktere werden halt auch auf Deutsch, Englisch ausgesprochen. Ja. Und es ist dasselbe wie bei mir, wenn man mir sagt, du findest alles scheiße und dann mal wirklich die Liste durchgeht. der letzten 4 Monate bei Letterboxd ist der überwiegende Teil positiv bewertet. Ja. Deswegen, also ich verstehe die Kritik, dass man sagt, mich stört das, aber die Leute stellen es halt in ihrer Kritik dann auch direkt so dar, als hätte ich gerade das Schrecklichste auf der Welt getan. Als hätte ich gerade ein 9-Minuten-Video ruiniert. Man konnte es überhaupt nicht angucken, weil ich glaube, das ist aber auch viel, was du selber so kommt das auch an. Ja, ja, klar. Weil die Leute so schreiben. Also weil halt auch Kritik nicht so formuliert wird, wie das ist auch eine Sache, wo ich auch im echten Leben. Das ist ein Sender-Empfänger-Problem ja auch. So ein genau, ja, aber es ist in Textform, es ist kurz. Aber das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich im echten Leben immer mehr lernen muss. Jetzt gerade auch, wo wir Mitarbeiter haben oder auch in der Kommunikation mit meiner Freundin. Das ist eine Sache, die ich auch im echten Leben auf jeden Fall besser machen kann. Deswegen verstehe ich das. Ja, ja. Ist diese Art und Weise, wie äußert man Kritik? Gerade konstruktiv und positiv. Gerade ich bin ja jemand, der gar keinen Filter hat und ganz häufig Dinge sagt, wo er sich hinterher dann immer wieder wundert, warum ist die Person jetzt gerade gekränkt, warum ist sie verletzt, weil ich ganz häufig Dinge einfach so sage, wie ich sie denke und auch immer wieder gelernt habe, ah nee, Moment, das kannst du nicht machen. Und gerade wenn du schreibst, musst du dann auch mal sagen so, du, nicht so cool, aber oder irgendwie so, du musst dann schon irgendwie versuchen, so konstruktiv wie möglich zu bleiben und eine Höflichkeitsformel, aber bei jemanden wie uns, den diese Leute nicht kennen, schreiben sie und auch halt, im Internet, wo du dir die Mühe nicht machst, aber auch musst du dir die Mühe nicht machen, da irgendwelche Höflichkeitsformeln. Aber ich denke mir da auch manchmal, guckt man nicht, bevor man einen Kommentar schreibt, auch automatisch in die Kommentare, weil du musst ja schon runterscrollen. Und dann halt denselben Kommentar zu schreiben, den schon 50 andere Leute zu schreiben. Ja. Machen die auch nicht. Ich liebe die Leute, die sagen, das ist gut geschrieben, aber völlig die gegenteilige Meinung von mir. Ja. Also immer wieder Leute, die dann sagen so, hey, ja, sehe ich völlig anders, aber immerhin habe ich das verstanden, was du meintest. Einer hatte geschrieben, und das finde ich dann tatsächlich witzig, wenn der meinte so, David Hein Blockbuster reviewen zu lassen, ist wie wenn ich einen Metzger zu meinem vegetarischen Grillabend einlade. So. Oder, also das ist, finde ich schön, wenn dann Leute zumindest noch einen Witz draus machen und nicht einfach nur plump werden. Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Wir sind immer noch im Flash eigentlich. Es gibt ein Update zu dem Thema Influencer-Kennzeichnung. Mhm. Und zwar hat eine Münchner Richterin jetzt entschieden, dass Kathi Hummels keine Schleichwerbung auf ihrem Instagram-Profil macht. Während ja, das hatten wir hier ja auch, vor ein paar Wochen Pamela Reif in, ich glaube, es war Köln, Koblenz, Karlsruhe, irgendwas mit K, glaube ich. Da wurde entschieden, dass sie Schleichwerbung macht. Und um es nochmal zu erklären, es geht darum, dass in beiden Fällen geht es darum, dass sie ein Bild gepostet haben, ein Unternehmen in diesem Bild getaggt oder genannt haben in der Beschreibung. Aber in keiner der beiden Fälle haben die Geld bekommen von dem Unternehmen oder sogar geldwerte Leistungen. Also denen hat auch keiner die Sachen zur Verfügung gestellt. Die haben einfach gesagt, ich trage gerade einen Pulli von Gucci und haben halt Gucci getaggt, aber die haben nie was miteinander zu tun gehabt, diese zwei Leute. Und jetzt hat in München wurde wieder anders entschieden. Die Begründung war aber, dass da haben sich tatsächlich auch im Subreddit Leute drüber aufgeregt. Die Begründung war meiner Meinung nach auch richtig weird. Also die Richterin hat meiner Meinung nach richtig entschieden, aber die Begründung... Möchtest du jetzt endlich mal sagen, was die Begründung ist? Die Begründung war... Und das finde ich super, dass sie das getan haben. Die Begründung war... Schaltet nächste Woche ein, wenn ihr hören wollt, was die Begründung war. Weil der Account so groß ist, sollten User erkennen, dass es auch kommerzielle Absichten hat. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Also, völlig sinnlos. Also, das würde ja auch bedeuten, dass du gar nicht mehr Werbung kennzeichnen musst. Ja. Also die Begründung, warum sie keine Werbung macht, wenn sie kein Geld bekommt, ist, dass Leute das ja automatisch erkennen sollten, dass sie auch kommerzielle Absichten hat. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass der Kläger eigentlich recht hatte, dass da eine kommerzielle Absicht dahinter steckt. Zumal das ja bedeuten würde, dass wenn ich jetzt nachweislich Werbung mache in einem Placement, dass ich dann ja trotzdem auch nicht Werbung daneben schreiben muss, weil du ja immer auch davon ausgehen musst, dass alles irgendwie Werbung sein könnte. Das ist ja vollkommen nach Schwachsinn. Also irgendwie macht die keinen Sinn. Wie gesagt, das ist auch nicht das ganze Urteil. Das war nur ein Statement, was da rausgezogen wurde. Auch super komisch, aber ich finde es, das Urteil ist, wenn du kein Geld bekommst und auch keine Geldwertleistung, wenn du einfach nur irgendwie aus redaktioneller Sicht sagst, ich trage Kleidung, genauso wie wir gesagt haben, wir haben den Film Avengers im Kino gesehen, ist das keine Werbung für den Film, sondern ist einfach ein Hinweis bei einer Review und so weiter, dass du sagst, ja, okay, ich habe den Film gesehen und ich fand ihn so und so. Das ist ja genauso, wenn ich sage, ich trage Klamotten XY, ist keine Werbung. Ja. Darum ging es, die Begründung war ein bisschen komisch, aber ich finde es gut. Das heißt jetzt, aktuell steht es eigentlich so 2-1, weil Berlin hat ja auch im Sinne von Vreni Frost in diesem Fall entschieden, München jetzt im Sinne von Kathi Hummels, das andere Gericht gegen Pamela Reif. In Berlin hat aber auch das Gericht ja vorher einmal gegen Vreni Frost entschieden. Also jetzt ich blicke nicht mehr durch. Es muss jetzt irgendwann mal an ein oberes Gericht gehen, wo dann ein länderübergreifendes Gericht sagt, so ist es. Okay. Ja. Es gibt ein anderes Update, und zwar zu der Kollega-Sache. Ich will da gar nicht zu viel sagen. Es war aber sehr interessant zu sehen, jetzt Kollega zuzugucken, der in seinen Instagram-Stories fast weinerisch irgendwie sich bei den Leuten immer wieder entschuldigt. Und jetzt gibt's Beef. Und zwar zwischen ihm und Dirk Kräuter. Das ist der Typ, mit dem er diese Alpha-Offensive, falls ihr nicht wisst, worum es da geht, das haben wir in den letzten 2 Folgen besprochen. Das war sein großes Motivationsding, was er geplant hatte für einen Geldwert von 2.500 Euro. Und da hat er ja ein Entschuldigungsvideo gebracht, wo er das nochmal darlegt. Daraufhin hat Dirk Kräuter ein Video gemacht, auch 45 Minuten lang, wo er sagt, wir hatten das geplant, aber jetzt fällt mir Kollege in den Rücken, ziemlich uncool. Und darunter hat dann jetzt Kollege wieder einen langen Kommentar geschrieben, für euch ist Geld verdienen Alpha, aber und alle anderen, die kein Geld verdienen wollen, die sind Opfer, aber viel mehr Alpha ist doch, wenn man von einer Sache, zu der man nicht mehr steht, zurücktritt. Was man dazu sagen muss, in diesem Kommentar ist Alpha und Opfer komplett groß geschrieben. Also es ist wirklich so, für euch ist das Alpha, aber das andere ist Opfer. Also es ist irgendwie so, wie so, als hätte er quasi in dem Kommentar schon so einen kleinen Reim beschrieben. Ja, ja, wie, ist, wie Donald Trump das dann auch macht. Ich finde das witzig. Der Typ, der seit Jahren quasi Bitches fickt und Reichtum propagiert und das also Reichtum auch alles ist. Du zitierst gerade Rap-Lines. Ne? Genau. Ist es halt sehr witzig, wenn er dann jetzt schreibt, es ist voll, es ist auch Alpha, wenn man das mal nicht so macht. Das hätte ich schön gefunden, wenn er auf der Bühne gestanden hat, ey, seid mal Alpha und wollten nicht mal nur einen eigentlich müsste ich einen Mitarbeiter-Song machen. Es ist auch Alpha, wenn man nur Mindestlohn verdient. Es ist auch Alpha, wenn man Frauen gut behandelt. Ja. Es ist auch Alpha, wenn man sich keinen Lamborghini kauft, sondern ein Elektrofahrzeug im Carsharing. Oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Yo. Sehr, also war für Kollege alles die Idee von Dirk Kräuter. Er wollte da nie Geld mit verdienen. Die 2500 Euro sind auch völlig überzogen und überhaupt. Und jetzt im Nachhinein, wo der Shitstorm passiert ist, hat er die große Einsicht. Ich hätte nicht gedacht, dass aus Kollege mal so ein Würstchen wird. Aber wir können hier live zugucken. Also wie gesagt, ich finde es ja gut, dass er es abgesagt hat. Da muss man ihm da eigentlich recht geben. Also er hat, hat zwar basierend auf einem Shitstorm abgesagt, aber ja, na gut. Es gibt noch eine Sache, die vielleicht abgesagt werden sollte, David. Der Sonic-Film. Ja. Da hat sich das Internet auch gut drüber aufgeregt. Es gab jetzt den ersten Trailer zu dem neuen Sonic-Film. Sonic ist ein Videospielcharakter. Das ist ein blauer Igel, der ganz schnell laufen kann. Und irgendjemand hat sich überlegt, weißt du was? Wir tun sollten für unseren Film einen realistischen blauen Igel, der mit Schallgeschwindigkeit. Lass uns mal gucken, wie wir den so realistisch wie möglich aussehen lassen können, diesen blauen Schallgeschwindigkeitsigel. Yeah. Und sieht nicht so gut aus. Also der Trailer ist eine absolute Katastrophe. Und man muss sagen, ich habe mich schon bei Pikachu gewundert. Also bei Meisterdetektiv Pikachu, der jetzt ja auch demnächst startet. Aber das sah doch schön aus. Das sah schön aus, dass sie das auch hinbekommen haben. Und ich glaube, es wirkte so, als hätten die den Trailer gesehen und gedacht, so, oh, das machen wir ganz genauso. Die haben aber ungefähr mit der Produktion fast gleichzeitig angefangen. Aber die saßen offenbar zu weit voneinander entfernt, die beiden Studios. Sind ja unterschiedliche Publisher auch, also Verleiher. Dementsprechend hast du jetzt bei Sonic so ein, also eine Figur, die nicht mal aussieht wie Sonic. Das haben, also viele beschweren sich, weil das nicht so aussieht. Du hast der Oberbösewicht im Spiel ist Dr. Robotnik, der wird von Jim Carrey gespielt. Und ist schon, geht mir schon im Trailer so hart auf den Sack, dass es unglaublich ist. Aber das ist wirklich, das ist Klassik 2000er Jim Carrey, ne? Und dann läuft Gangsta's Paradise als Song im Hintergrund. Es wirkt da also auch wie wirklich, hätten die damals, als der Super Mario-Film gemacht wurde, schon die Effektmöglichkeiten von heute gehabt, wäre das wahrscheinlich genauso gewesen. Ich erwarte was, also das, auch das ganze Internet geht steil auf diesen Trailer. Also den besten Kommentar, den ich glaube ich auf Reddit war das dazu gelesen habe, war: This looks like the dopest movie of 2003. Ja. Und das ist so das Ding, welches Marketing-Team hat sich gedacht, so, also wir merken, der Film wird totaler Schrott. Lass uns einen Trailer machen, der richtig beschissen ist, damit, wenn wir schon untergehen, dann mit Schmackes, dann mit Anlauf. Auch generell, wer hat diesen Film überhaupt gegreenlightet? Haben die gesehen, Pokémon, das größte, also das wissen vielleicht einige nicht, Pokémon, was, das ist tatsächlich erfolgreicher als Star Wars, als Marvel, als alles, das erfolgreichste Medienfranchise in der Geschichte ist Pokémon. Aber das muss man mal sagen, Sonic ist das nicht. Bei weitem nicht. Nee, Sonic, überhaupt nicht. Nee, Sonic hatte die Hochzeit in den 90er Jahren, als die 2D-Spiele noch gut waren. Und seit Jahren struggelt die Reihe ja. Vielleicht könntet ihr euch da auch mal ein Video auf meinem Kanal zu angucken. Alle weitere Disses in diese Richtung möchte ich mir gerne sparen. Da wurde ich mich gestern auf Twitter schon zurechtgewiesen, weil ich nämlich schrieb, ach, wie schön, dann passt sich ja die Qualität des Films offenbar an die der Spiele an. Aber ja, wir warten mal ab, aber ich glaube, da kann man gerne auch mal schon im Vorfeld lästern. Es gab einen Skandal diese Woche, einen weiteren Medienskandal. Und zwar hat Melina Sophie, auch YouTuberin, die jetzt, wusste ich auch gar nicht, von Island zurückzieht nach Deutschland. Die ist eigentlich erstmal ausgewandert nach Island. Anscheinend zieht sie zurück. Die wurde, ich würde mal tatsächlich sagen, beleidigt von einem Online-Magazin. Tag 24 heißen die. Und zwar hat sie so ein Bild auf Instagram gepostet, wo sie so entspannt auf der Couch liegt. Und die Zeitung hat, oder dieses Online-Magazin hat daraus gemacht, Melina Sophie zeigt ihre dicke Wampe. Und ungeniert zeigt Melina Sophie ihren dicken Bauch. Ach krass, dass sie sich da nicht schämt. Was eigentlich, was also irgendein Redakteur hat sich gedacht, oh, ich glaube, das ist Body Positivity, wenn ich schreibe, guck mal. Guck mal, sie schämt sich gar nicht für ihre dicke Wampe. Gar nichts dazu. Was? Und, wow. Und irgendein Redakteur hat sich gedacht, ich habe zu viel zu tun, ich kontrolliere den Artikel nicht. Und Melina Sophie hat genau richtig reagiert und hat das wirklich auch auf ihrem Twitter-Account meinte sie, was ist denn mit euch? Und man muss dazu sagen, ihr habt das Foto jetzt wahrscheinlich nicht vor Augen, wobei ihr es eher googeln könnt. Da, also ich habe da gar nichts erkannt. Nichts. Die sitzt Person, einfach ganz, die ist, also. Da habe ich eine dickere Wampe, wenn ich so da sitze, wie sie das. Ja, und selbst wenn. Also es, also, ja, selbst aber, wenn. Aber sie, ich, sie ist, weißt du, was mich daran immer wieder fasziniert? Wir sind, auch das ist wirklich so Standard mittlerweile geworden, diese ganzen Magazine wie Starzip und Promiflash, die auf Basis von, also ich nenne es den Instagram-Journalismus. Irgendeiner lädt ein Bild hoch und jemand sagt, so, guck mal, also da, wie wir das letzte Woche oder vorletzte Woche hatten, wo Julienko im Urlaub ist und dann hat er dasselbe Auto wie, wie Sascha Moda im nächsten Video und da daran erkennt man, dass die beiden zusammen im Urlaub waren und ich denke mir so, was, also das ist doch totaler Blödsinn. So. Oder werden dann Pärchenbeziehungen, ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld Ines, mit der ich befreundet bin, um das auch mal gesagt zu haben, dann könnt ihr da auch ein Bingo-Kreuzchen machen. Da wurde eine Beziehung angedichtet, weil sie am selben Ort sich gleichzeitig befand wie ein anderer großer Medienstar, weil ich glaube, wer war das auch, Promiflash nach, die hat das dann die Instagram-Bilder verglichen. Oder auch sehr gern gesehen, wenn sich der eine, der mit dem anderen zusammen war, wenn die beiden sich auf Instagram entfolgen, ja, dann muss, das ist ein erstes Indiz dafür, die haben sich getrennt. Solche Artikel sind wahnsinnig. Ich muss eine ganze Armee von Leuten in diesen Dingern sitzen, die den ganzen Tag nur alle Follower durchgucken. F5, aber was ist ein Follower weniger? Lass mal schnell gucken, wer es war. Also Mario Neumeier ist jetzt Lena Meyer-Landrut entfolgt. Ich glaube, sie mit ihrer Karriere geht es bergab. Du, Ronny, kannst du mal einen Artikel schreiben? So muss ich glauben. Das Verrückte ist, Tag 24 denkt man ja jetzt, okay, was ist denn das überhaupt für ein Magazin? Ich habe da mal recherchiert. Ich habe mal geguckt, was für Besitzverhältnisse die stehen. Angeblich gehören die zur Morgenpost Sachsen, die wiederum zu einem Dresdner Druckverlag gehört, der wiederum zu 60% Gruner und Jahr gehört, also einem der größten Medienkonzerne in Deutschland, gehören zu Bertelsmann. Aber die anderen 40% gehören dem Druckverlag der SPD. Ah, also der Partei SPD. Du willst also sagen, das mit der dicken Wampe war ein politisches Statement, zu 40%, um Melina Sophie im Ausland zu halten? Genau. Damit sie nicht zurückzieht? Ja, ist ja bald Europawahl. Siehst du? Verschwörungstheorie. Es gab einen anderen kleinen Skandal, der wir dachten erst, ach, wieder einer der Prank-YouTuber auf den Leim gegangen und hat sich was Tolles ausgedacht. Eunice Jones, den ich tatsächlich nur von der Startseite kenne. Ich habe mir nie ein Video von ihm angeguckt. Ich dachte immer, das ist ApoRed in schlechter rasiert, aber er macht tatsächlich andere Videos. Und zwar, wir haben vorhin mal geschaut, der ist so ein bisschen wie die Space Frogs in schlecht produziert, sagen wir es mal so. Also der hat so Sachen, was hatten wir? Also eigentlich sind es Sketche, also eigentlich ist jeder, also Space Fox kommt da wahrscheinlich auf YouTube am nächsten ran, aber eigentlich ist es so ein bisschen wie wäre das, Bodyform muss das jetzt auch machen, also wie wäre das, wenn du irgendwie sowas wie, keine Ahnung, was sind so typische Sketch-Serien hier, Switch oder so. Na, Switch ist ja noch Parodie, aber so Sechserpack oder Martina Hill, irgendwelche Sachen, so Kesslers Knigge, so diese Sachen, aber halt in 15 Minuten lang und nicht und richtig schlecht produziert. Also, aber hat damit fast 1 Million Abonnenten an Land gezogen. Ja. Videos, die wir uns jetzt angeguckt haben, hatten alle so 500.000 Klicks. Und jetzt hat er sich gedacht, er dreht einen neuen Sketch und da hat er einen Überfall auf einen Kiosk fingieren wollen. Das Problem ist, also wir dachten erst so, ach Mann, wieder so einer, der halt so mit so Bombenprank-mäßig da rein ist. Aber was eigentlich passiert ist, er hat halt den Dreh nicht angemeldet. Wahrscheinlich hat irgendein Onkel oder so gehört dieser Kiosk. Und jemand anderes, Tante Erna, ist vorbeigelaufen, sah dann, wie zwei maskierte Männer mit einer Pistole den Kiosk laufen, Kiosk überfallen. Hat aber die Kameramänner nicht gesehen, die drumherum standen, oder den einen Kameramann, weil die sind ja auch, wie gesagt, recht billig produziert. Das heißt, da standen wahrscheinlich keine Lichter, da war kein Tonmann. Das heißt, nur einer mit einer Kamera war da und diese beiden maskierten Männer. Was passierte, war, dass zwei Polizistentrupps davor gefahren sind und mit gezogenen Waffen da reingestürmt sind. Großeinsatz, haben versucht, hier die Typen zu erschießen. Also es ist zum Glück keiner verletzt worden. Er hat jetzt ein Video auch hochgeladen. Der Fall ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt kam sein Statement dazu. Und in dem Video zeigt er sich meiner Meinung nach auch nicht besonders einsichtig. Nee, nicht also er scheint wirklich überhaupt nicht zu verstehen, dass das bei einem Tatortdreh und so weiter halt alles vorher abgeklärt wird, bevor du mit Waffen irgendwo durch die Gegend läufst, so in einem fiktionalen Setting. Wir hatten das halt auch, wenn wir bei Game of Thrones zum Beispiel, wo wir das Ding gedreht haben, mussten wir uns ja auch solche Sachen holen. Du musst dir eine Drehgenehmigung holen. Du brauchst halt erstmal eine allgemeine Drehgenehmigung, dann brauchst du die spezifische Drehgenehmigung. Bei Max planen wir jetzt gerade den Nachfolger von, Spandauer Inferno, Salzsturm der Gefühle. Und da, um mal zu spoilern, wird es auch um eine Polizeieinheit gehen. Und da haben wir auch das Problem gerade, dass wir gesagt haben, so, das wird halt wahnsinnig schwierig, in dieser Montur und mit Waffen draußen zu drehen, ohne dass wir nicht ständig irgendwelche Genehmigungen einholen müssen für alles. Und das ist halt nicht so einfach, wenn du dann wirklich solche wirklich nachgeahmten, sehr lebensnahen Waffenattrappen hast. Ja, das war Jonas Jones. Mit dessen Content kann man sich gerne auseinandersetzen, womit man sich nicht mehr auseinandersetzen kann. Ja, das ist ganz tragisch. Sehr tragisch. Wir hatten hier wir haben gar nicht so häufig über sie gesprochen. Nee. Und du wolltest eigentlich mal ein Video über sie. Das ist das Tragischste. Robin Blase hat heute über Tilan, eine Dame, die, wir hatten es hier neulich mal gesagt, so Videos macht mit dem Game Master, macht der dann ihre Vagina infiltriert und so. Ja, also ist quasi immer so extrem sexualisiert. Also nicht extrem. Also das ist, die hat quasi, Videotitel gehabt, für die würde sich Katja Krasavitsch schämen. Ja. Da würde Michaela Schäfer würde wegrennen, wenn sie das hört. Und es ist ein junges asiatisches Mädel und neulich hatte sie ja dann, das hatten wir hier kurz angeschnitten, ihren Kanal gelöscht, beziehungsweise ihre Videos. Am 1. April war das quasi direkt. Genau. Kurz um den 1. April. Die Leute dachten, es ist irgendwie ein Prank oder irgendein Quatsch, den sie sich ausgedacht hat, aber jetzt kam ein Video, das geht 15 Minuten und Leute, wir wollten uns das angucken. Robin und ich mussten 8 Minuten warten. Sehr lieben Dank an unsere Leute im Reddit-Forum, wo es immer wieder die Leute gibt, die dann schreiben, too long didn't read, hat jemand eine Kurzfassung und dann mit Timestamp die vier Sekunden einfach raus, so ganz die viel, wirklich wichtig sind sie, in den 15 einfach Minuten. Nur, aber an und sich ab 8 Minuten 30 geht es quasi los. Vorher sagt sie nur, ich habe jetzt dieses Video gemacht, aber ich kann nicht sagen, was das Problem ist. Und da fängt sie dann an. Jetzt muss ich weinen und ich werde es nicht schneiden, aber ich drehe mich jetzt mal um, damit sie meine Tränen nicht sieht. Und jetzt weine ich erstmal für eine Minute und dann drehe ich mich wieder zurück. Also, wir machen uns gerade ein bisschen drüber lustig. Ich muss sagen, ich finde das Video tatsächlich relativ tragisch, weil das, was sie in dem Video sagt, bisschen auch die Konsequenz dessen ist, wo man immer wieder denkt, so passt auf, was ihr ins Internet hochladet, Kinder. Weil wir haben ja das hier häufig, dass wir sagen, diese ganzen YouTuber, so jung sie auch sind, werden ihrer Verantwortungsrolle nicht bewusst. Aber was da, die Ebene, die da noch dahinter steht, die hast du ja höchstens bei Miguel Pablo mitbekommen, wo dann plötzlich die ganze Familie mit reingezogen wurde. Aber bei Tilan ist es jetzt das erste Mal, habe ich das Gefühl, wo ein YouTuber oder YouTuberin sich hinsetzt und sagt so, ich muss aufhören, weil ich habe alle verloren. Alle verloren. Also so, es hört sich ein bisschen so an, also sie geht auch nicht ins Detail, aber es hört sich so ein bisschen so an, als hätte ihre Familie und auch ihre Freunde sie verstoßen. Ja, also weil sie dreht auch woanders, sieht aus, als wäre sie im Knast oder also in so einem Keller. Sieht so aus, als würde sie plötzlich jetzt in einem Keller wohnen und keine Ahnung, also sie erzählt nicht viel, sie erzählt nur, dass sie alles verloren hat, dass ihre Freunde mit ihr nicht mehr reden, dass ihre Familie wohl mit ihr keinen Kontakt mehr hat, die Leute, die ihr am wichtigsten waren. Und es scheint so zu sein, als hätten die A entweder nicht von ihren Videos gewusst oder hätten davon gewusst und es wurde ihnen dann irgendwann zu viel. Ja, aber, oder haben nicht gewusst, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Ja, aber also klar, wenn du eine Tochter hast, die den ganzen Tag Videos macht, wo sie sagt, Game Master schickt mir 10 Gurken in die Vagina, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall fanden das wohl einige Leute in ihrem Umfeld nicht so geil. Und, also sie sagt, dass sie Freunde und Familie verloren hat. Ja, und sie sagt es auch, sie bereut, dass sie hätte sich gewünscht, dass jemand sie von Anfang an so richtig aufgehalten hätte. Es hätten zwar immer wieder Leute gesagt, ey, mach das nicht und auch Personen ihr wohl geraten, es nicht zu tun, aber sie meint, es hätte sie halt niemand richtig aufgehalten und sie wäre halt sie wäre halt irgendwie nicht sich selbst gewesen, weil sie so geil gewesen wäre auf die Klicks und auf die Aufmerksamkeit. Ja, aber wobei man sagen muss, das sind ja diese Momente im Leben, wodurch du erst lernst. Sprich, du musst erst manchmal tief fallen, weil wäre jemand gekommen und hätte gesagt, Tilan, du, hätte ihr auf die Finger gehauen und ihren YouTube-Kanal abgeschaltet, sie wäre ausgerastet und hätte am nächsten Tag irgendwie was anderes gemacht. Aber so abzustürzen bedeutet für sie jetzt vielleicht tatsächlich die Einsicht. Ich finde das gut, dass sie dieses, also ich hätte lieber ein kurzes Statement gehabt, wo sie nochmal das klarer macht, weil das ist eine Sache, die man dann auch teilen kann. 15 Minuten, von denen nur 4 zu gebrauchen sind, das kannst du nicht, auch nicht als Warnung rausschicken. Aber ich finde das schön, dass sie auch diesen Fans, weil das ist ja ganz häufig so, dass wie meine Nichte, die diese Videos geguckt hat, die jetzt schon zu mir sagt, ich möchte selber YouTuberin werden, wo ich dann sage, oh Gott, ich möchte das Grauen. Was möchtest du da für Videos machen? Ja, Game Master mit dir. Zum Beispiel, ne? Und ich finde wichtig, dass da so eine, wenn du dann als Influencerin dann auch sagst, so hey, das kann auch mächtig nach hinten losgehen und dass sie da jetzt im nachträglich mit Einsicht kommt. Da werden sich jetzt viele, vor allen Dingen die Meinungsblogger, die sie ja regelmäßig verrissen haben, die Hände reiben. Ich finde, wie du das auch eher tragisch, dass eine junge Person sowas durchmachen muss. Aber das ist ja jetzt nicht das Ende. Das ist das Ende ihrer YouTube-Karriere, die sie, glaube ich, aber nie großartig gehabt hätte, weil ihr Content war wirklich noch mal mehr schmutziger als der Meister, den du so hast. Genau, obwohl man dazu sagen muss, und das spielt ja so ein bisschen mit rein, ich glaube, wer sie in dieses YouTube-Ding mit reingeholt hat oder wer auch dafür gesorgt hat, dass sie groß geworden ist, ist Rebecca Wing. Mhm. Die hat 1,7 Millionen Videos und die macht genau die gleichen Game Master-Videos, nur ohne das Sexwelle-Thema. Ja. Also bei der ist das dann so mit Game Master 24 Stunden lang irgendwo eingesperrt und bei Tilan war es halt mit Game Master 24 Stunden lang geschwängert werden. Mhm. Und in der Essenz ist in den Videos das Gleiche passiert, weil das, was sie in den Titeln und in den Thumbnails ja immer angekündigt hat, ist in den Videos ja gar nicht passiert. Also die Videos waren ja super brav, also da passiert ja gar nichts. Es ist immer nur im Titel, dass sie da irgendwie Sachen. Wie die erfolgreich werden konnte, war mir auch. Ich glaube, dass das an Rebecca Wing liegt und die macht ja auch weiter Videos und die hat sie ja auch durch ihre Videos groß gemacht. Am Ende des Tages, diese Videos waren schlimm. Schmutz und das an kleine Kinder auszustrahlen, wie man auch in den Kommentaren sieht, ein Großteil ihrer Community ist und auch ein Großteil der Community von Rebecca Wing sind, die über sie dann zu ihr gekommen sind. Ganz schlimm. Und deswegen ist es, also deswegen finde ich auch, dass Leute, mich auch so ein Unge und so weiter, der ja sehr viel dazu gemacht hat, finde ich es gut, dass sie das auch angeprangert haben. Ja. Das ist ja genau das Gleiche, was wir im Podcast hier auch gemacht haben. Nur jetzt, wo quasi so dieses Schicksal hinkommt, weil das, was sie am Ende jetzt fertig gemacht hat, ist ja nicht, dass andere Leute darüber geredet haben. Im Gegenteil, das hat ihr eigentlich eher mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was sie ja wollte. Aber jetzt, wo quasi in ihrem Umfeld die Aufmerksamkeit draufkommt von Leuten, die sie persönlich kennt, da scheint es wohl abgerissen zu sein. Also ich weiß es, wie gesagt, nicht, so kommt es rüber, aber sie sagt es halt nie klar. Wir werden es höchstens irgendwann mal erfahren, wenn Tilan ein Buch schreibt und wir dank unserem Abo von BookBeat, Hashtag Werbung, dann das Hörbuch davon hören können. Ja. Oder ich glaube, was auch auf jeden Fall beim Podcast Game of Thrones wird es auf jeden Fall auch noch mal darum gehen, ob man seine Kinder Videos ins Netz laden sollte oder nicht. Nein, aber wir haben das was ganz Besonderes. Game of Thrones ist nur eine halbe Stunde lang. Den kann man sich gut noch on top anhören. Ja, wann werde ich, wie kann es sein, dass Fabian Sigismund vor mir eingeladen wird? Hallo, ich wurde nämlich auch schon gehackt. Du wirst auch schon gehackt, das stimmt. Ja. Ja. Ja, aber nee, ich bin nicht wichtig genug für so einen Podcast. Na gut. Ich habe noch einen Fun-Fact, den wir jetzt ans Ende anpacken lassen. Das ist wohl schon im Oktober passiert, aber jetzt am 26. Mai ist nicht nur Europawahl, sondern es ist auch Wahl in Hamburg. Das Thema habe ich vergessen. Lord Abaddon, ich weiß nicht, wer den noch kennt, so ein Metal-YouTuber, der hatte so eine Persona, war der Imperator und alle waren ihm unterworfen. Der hat dann mit YouTube aufgehört, unter anderem wegen einem großen Skandal. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte minderjährige Mädchen aufgefordert, ihm Nacktfotos zu schicken. Und wollte sie zum Sex überreden. Das war zumindest damals die Anschuldigung, die kam damals von so einem anderen YouTuber inwiefern das je strafrechtlich relevant war, weiß ich nicht. Und ob da überhaupt, also wie weit das über Vorwürfe hinausgegangen, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass das damals ein großes Thema war und er war dann irgendwann einfach weg. Wir haben dann schon mal über ihn nochmal hier im Podcast gesprochen, weil er kam dann wieder mit Maximum Life. Das war dann sein Finanzberatungs- und Lebensberatungskanal. Und jetzt ist er tatsächlich. Die Gamma-Offensive sozusagen. Jetzt ist er tatsächlich Kandidat der FDP in Hamburg für die regionale Politik da bei der Wahl, jetzt nicht für die Europawahl, aber gleichzeitig am selben Tag gibt es ja auch nochmal lokale Wahlen und da tritt er an. Für die FDP kann man ihn wählen und da haben sich natürlich jetzt sehr, sehr viele Leute direkt auf Twitter aufgeregt, dass jemand, dem vorgeworfen wurde, er würde irgendwie 13-jährige, minderjährige Mädchen um Nacktbilder und Sex bitten, für eine Partei kandidiert. Aber wie gesagt, das waren halt Anschuldigungen. Inwiefern es da jemals strafrechtlich irgendwas gab, weiß ich nicht. Das ist halt wirklich eine wichtige, eine interessante Frage, die sich stellt, weil du, inwiefern kann man davon sprechen, dass so jemand auch rehabilitiert werden kann und darf, wenn, also es gilt ja meistens so bei tatsächlichen Straftätern, zum Beispiel Leuten, die der Kindesmisshandlung überführt wurden, wo es ja immer wieder diese Gespräche auch gibt, wie darf man das öffentlich machen, dass es diese Personen, dass die solchen Hintergrund haben und so, wo die dann in Datenbanken und so geführt werden. Und hier in dem Fall hast du jemanden, der ein politisches Amt bekleiden möchte. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wie sehr? Das ist halt, das liegt Jahre zurück und ist auf irgendeiner Website von Joe Cognito. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Das ist so ein ganz seltsamer Typ auch immer gewesen. Deswegen ist ja halt die Frage, ob man also, da jetzt dann so ein Ding draus machen darf oder sollte, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist wirklich eine Sache, die man sich klären könnte, die vielleicht auch ihr klären könnt für euch, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Ja, schreibt bei den Lester-Schwestern auf dem Reddit zu dem Thema und hört Podcasts, hört Hörbücher. Ja. Hört Robins andere Projekte, die er nicht mit David Hein macht. Ja. Alles ja, klar, und haben wir verstanden. Nächste Woche kommt mein neues Projekt. Ja, oder hört euch einfach das Buch von Montana Black an, da sind wir beide nicht dabei. Ja. Arschloch, dieser Montana.